Sarkana. Funktioniert das Teil überhaupt? Scheiß die Wand, ich probier's noch trotzdem. So, hallo Kanga, du hast ja ein Audio-Sample von mir verlangt für deinen Andrea Bocelli Gedächtnis-Song und da will ich mal gucken, was dabei rauskommt. Wird zwar scheiße klingen, aber egal. Ich probier's immer trotzdem. Also dann. Time to set. Scheiße, jetzt ist mir noch die Bierflasche umgekippt. Sekunde mal, das Ding war schon mal eben leer. Wir schauen das gute Zeug. Langsam bin ich voll. Sorry, ich bin gerade am Zocken und wollte die Affen dann mal eben dazwischen schieben. Ist gerade Map Change und bis diese Noobs mal fertig sind mit dem Waffensammeln, da kann ich dreimal Halleluja rückwärts rülpsen. So, und auf ein neues. Time. Scheiße, ich bin heute nochmal schnell drauf. Eine Sekunde, ich mach nicht weiter. Meine Hühner. Nee, ich muss noch verstecken, ist blöde. Okay, jetzt war's. I need backup! Sekunde, Mädels, bin im Meeting. Flawless victory. So, das wäre das. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Nee, nicht beim Bier, aber egal. Puh. Stark Bier heißt nicht ohne Grund Stark Bier. Wie viele Umdrehungen sind da drin? Relative Feuchtfröhlichkeit von 6,5%. Das merkt man. So, und auf ein neues. Time to meet your executioner. Och ne, Brutalis, wo kommt die Missgeburt jetzt her? My name is Death. Talk to the hands, bitch. Lost is your soul. Can you spell fuck off? Loser. Okay, jetzt reicht's. Headshot. Sonnies, Kundschaft. Und vergiss den Teigschaber nicht. Alles klar. Die kratzen die nehmen vom Boden auf. Und ich mach diese scheiß Aufnahme fertig. Wer weiß, wie lange ich das noch kann. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich zwei Fadenkreuze auf dem Monitor habe. Und das ist schon mal geil. Puh, das Beste ist. Ich treffe sogar bei beiden gleichzeitig. Scheiße. Das war mein letztes Bier. So, und nochmal. Why do you say that you... Boah, das ist schlecht. Boah. So, jetzt passen wir zur Aufnahme. Man hört's. Oh!